Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. We are in the first verse of 1 John chapter 4. Wir sind beim ersten Vers von 1. Johannes 4. The Apostle John has been teaching us how to love. Der Apostel Johannes hat uns gelehrt, wie wir lieben sollen. He's been teaching us how to deal with sin. Er hat uns gelehrt, wie wir mit Sünde umgehen sollen. But now he's changing the tone. Doch jetzt ändert er den Ton. He's giving out a very important warning. Er warnt uns eindringlich. Look what he says. Schau, was er sagt. Delightfully loved friends, don't trust every spirit. Ihr innig geliebten Freunde, vertraut nicht jedem Geist. But carefully examine what they say. Sondern prüft genau, was sie sagen. To determine if they are of God, because many false prophets have mingled into the world. Um festzustellen, ob sie von Gott sind, denn viele falsche Propheten haben sich in die Welt gemischt. I remember maybe 3 or 4 years ago, when God actually told me to start to use the social media. Ich erinnere mich, dass Gott mir vor vielleicht 3 oder 4 Jahren sagte, ich solle anfangen, soziale Medien zu nutzen. And then we began to do lives every day because there was a pandemic, everything was closed. Wir begannen jeden Tag Livestreams zu machen, weil es eine Pandemie gab und alles geschlossen war. And very quickly we had a lot of followers. Sehr schnell hatten wir viele Follower. And a woman sent me a message. And here's what she said. Und eine Frau schickte mir eine Nachricht und sagte, I really like what you're teaching. Mir gefällt wirklich, was du lehrst. But I'm a little concerned. Aber ich mache mir ein wenig Sorgen. Could it be that you are one of the false prophets that's talking about in the book of Revelation? Könnte es sein, dass du einer der falschen Propheten bist, von denen im Buch der Offenbarung die Rede ist? So I said to her. Also sagte ich zu ihr, Well, I like your attitude. That's really good. Mir gefällt deine Einstellung. Das ist wirklich gut. I said, who knows? Maybe I am. Wer weiß, vielleicht bin ich es. I said, you need to pray about this and talk to Jesus about it. Du musst darüber beten und mit Jesus darüber sprechen. And check in the Bible what I teach. Und anhand der Bibel prüfen, was ich lehre. Why did I do that? Warum habe ich so reagiert? Because I believe the warning of the Apostle of John is very important. Weil ich glaube, dass die Warnung des Apostels Johannes sehr wichtig ist. See, I could have simply said, of course I'm not. I mean, what do you think? I've been a Christian for a long time. Ich hätte einfach sagen können, natürlich bin ich das nicht. Was denkst du denn? Ich bin schon lange Christ. But remember, John is writing this to Christians. Denke daran, dass Johannes dies an Christen schreibt. And he's telling Christians that they should not trust every spirit. Und ihnen sagt, dass sie nicht jedem Geist vertrauen, but that they should carefully examine. Sondern sorgfältig prüfen sollten. I think it's really important that the church is not critical, yet careful. Ich denke, es ist wirklich wichtig, dass die Gemeinde nicht kritisch, aber dennoch vorsichtig ist. There are people who question everything because they're just critical against anything they don't agree with or don't understand. Es gibt Menschen, die alles in Frage stellen, weil sie einfach alles kritisieren, womit sie nicht einverstanden sind oder was sie nicht verstehen. I believe that this attitude is dangerous because you will most likely miss good things that God has for you. Ich glaube, dass diese Einstellung gefährlich ist, weil man höchstwahrscheinlich gute Dinge verpasst, die Gott für einen bereithält. But it is also very dangerous. Aber es ist ebenso gefährlich. To simply believe everything you hear. Einfach alles zu glauben, was man hört. We need to test everything to see if this is truly of God or not. Wir müssen alles prüfen, um zu sehen, ob es wirklich von Gott kommt oder nicht. Now, John says here, or at least the Passion says here, that we should carefully examine what they say. Johannes, oder zumindest die Passion-Übersetzung, sagt hier, dass wir sorgfältig prüfen sollten, was sie sagen. And I understand that this is why how they want to put it, but in the original Greek, that's not exactly what it says. Ich verstehe, dass sie es so formuliert haben, aber im griechischen Original wird nicht wirklich das gesagt. It doesn't say we should test what they say, but it said we should actually test the spirit. Es heißt nicht, dass wir prüfen sollten, was sie sagen, vielmehr heißt es, dass wir die Geister prüfen sollten. Now look at the context. Schau dir den Kontext an. The context is that many false prophets have gone out. They're mingled in the world. They're everywhere. Der Kontext ist, dass sich viele falsche Propheten verbreitet haben. Sie haben sich unters Volk gemischt. Sie sind überall. So how do we test if things are truly of God or if they are from the wrong spirit? Wie können wir also prüfen, ob Dinge wirklich von Gott kommen oder ob sie von einem falschen Geist stammen? Of course, John is going to tell us exactly how to test it in the next verse, which we will talk about tomorrow. Natürlich sagt uns Johannes im nächsten Vers genau, wie wir das prüfen können. Darüber werden wir morgen sprechen. But I believe there are also other ways to test it. Aber ich glaube, es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu prüfen. And remember, by no means would I question what John is teaching us here. Denke daran, dass ich auf keinen Fall in Frage stelle, was Johannes hier lehrt. Tomorrow we will talk about how we should test it. Morgen werden wir darüber sprechen, wie wir das prüfen sollten. Well, I just want to go ahead and give you a little extra. Aber ich möchte schon jetzt vorausgreifen und dir eine kleine Zugabe geben. I think we always have to remember that Jesus said. Ich denke, wir müssen uns immer daran erinnern, dass Jesus sagte, that we will know the false by the fruit. Wir würden die falschen an ihren Früchten erkennen. If we have a false tree, that will bring false fruit. Wenn wir einen faulen Baum haben, wird der faule Früchte tragen. And the fruit of the Spirit is love. Die Frucht des Geistes ist Liebe. So for me, one of the great tests if something is fake or if something is true in the Christian world. Für mich ist die nachfolgende Frage einer der besten Tests, um herauszufinden, ob etwas in der christlichen Welt echt oder falsch ist. Is always, do these people have a fruit of love? Haben diese Menschen die Frucht der Liebe? I have said for a very long time. Ich sage schon seit sehr langer Zeit. That I have no desire to build some big ministry. Dass ich keinerlei Interesse habe, einen großen christlichen Dienst aufzubauen. And then at the end, when I look back, I have a whole track of destroyed people behind me. Und dann am Ende zurückzuschauen und zu sehen, dass ich eine ganze Reihe zerstörter Menschen hinterlassen habe. Even though they might be true and genuine Christians who built those ministries, selbst wenn es echte und aufrichtige Christen geben mag, die auf diese Weise ihre Dienste aufbauen, but you can be sure they're not acting in the spirit of Christ. Kannst du sicher sein, dass sie damit nicht im Geiste Gottes handeln? Because the spirit of Christ is a spirit of love. Denn der Geist Christi ist ein Geist der Liebe. I think we have not only a right but an obligation to test everything. Ich denke, wir haben nicht nur das Recht, sondern auch die Pflicht, alles zu prüfen. I don't want to be part of ministries that use people to build some kind of ministerial empire. Ich möchte nicht Teil christlicher Dienste sein, wo Menschen benutzt werden, um eine Art geistliches Imperium aufzubauen. Now I do understand there will always be people that will feel that they've been hurt. Mir ist klar, dass es immer Menschen gibt, die sich verletzt fühlen. There are always people who say, "Oh, I've been spiritually abused by my leaders." Es gibt immer Menschen, die sagen, ich wurde von meinen Leitern geistlich missbraucht. Even though when it's not even true. Auch wenn das nicht stimmt. I'm not responsible for how people perceive me. Ich bin nicht dafür verantwortlich, wie die Menschen mich wahrnehmen. But I'm very responsible for what I do, what I build, how I care for people. Aber ich bin sehr wohl dafür verantwortlich, was ich mache, was ich aufbaue und wie ich mich um Menschen kümmere. So, my dear friend, let me give you this warning that John gave here. Also, mein lieber Freund, lass mich dich mit derselben Warnung warnen, die Johannes hier ausspricht. Test every spirit and see if they're from God. Prüfe jeden Geist und finde heraus, ob er von Gott kommt. Do they have a fruit of love? Bringt er die Frucht der Liebe hervor? Do they do people better instead of using people? Tut er den Menschen Gutes, anstatt sie auszunutzen? Do they care more about people than they care about their own success in ministry? Sind ihm die Menschen wichtiger als sein eigener Erfolg in seinem Dienst? That's always a good way to test it. Das ist immer ein guter Weg, um es zu prüfen. And I will see you tomorrow. Bis morgen.